Und bist mir nah. Oh! Einfach den Launen des Zufalls zu folgen. schau rauf zu deinem Fenster und ich seh, du hast noch Licht. Irgendjemand spielt am Piano unser Lied. Wie sehr es mich zu dir zieht. Und mein Herz, es will zerspringen, die Erinnerung ist zu stark. Denn zu diesem Lied habe ich mit dir getanzt. Doch du hast dich schon entschieden für die Trennung nur auf Zeit. Sag mal, weißt du denn, was du von mir verlangst? Ich kann dich einfach nicht vergessen, denn mein Leben bist du. Ich denk immer wieder nur an dich, ganz egal, was ich auch tu. Ich kann dich einfach nicht vergessen. Kannst auch die Wellen fort, ziehst du mich immer wieder zu dir hin. Mag sein, wir müssen Berge überwinden. Vielleicht ist unser Weg nicht immer leicht. Doch glaub mir, ganz egal, was kommt, ich werde ein Leben lang nur für dich sein. Lass mich nicht allein. Egal was ist.